wöchentliche Dosis Herrmarschieren, Bier jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermuda-Funk. Das sind Punker. Ja, das sind Punker, gut. Die Sorte, die kenne ich. Woher kennen Sie die? Ja, durch allgemeine Information. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Wenn heute nicht der 7.1. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und heute ist die erste Sendung im Jahr 2015. Zu Gast ist heute Abend der Chris Scholz. Guten Abend. Guten Abend zusammen. Ja, das hat mich so gefreut, ne, dass du wieder hier in der ersten Sendung bist. Du warst 2014 in der ersten Sendung und jetzt 2015. Ich denke mal, das ist eine Tradition, die man pflegen sollte. Das ist ja jetzt eine uralte Tradition. Also eine uralte Tradition, zum zweiten Mal schon. Und eine abendländische Tradition. Sozusagen. Und die Leute wissen auch, müssen ja ihren Kalender stellen. Die wir uns nicht kaputt machen lassen. Nein, die lassen wir uns nicht kaputt machen. Also auch nicht von irgendwelchen Zugereisten oder so. Nee. Ach, du bist ja zugezogen. Verdammt, scheiße. Mist. So fängt's an. Ja. Nee. Ja, aber du bist ja ein richtiger Kölner, ne? Nein. Von Geburt an, oder? Nee, nein. Auch nicht? Nein, ich komme aus Aachen. Aus Aachen, ah. Ja. Ja, das ist ja meine Theorie, warum Großstädte so groß sind, weil so viele Leute hinziehen. Sonst wären sie ja wahrscheinlich längst ausgestorben wegen Inzest. Das ist eine gute Theorie, ja. Ja. Das sind hier in Köln die Immis, die sogenannten. Ja. Die halt hier zugezogen sind. Genau. Und für die Zuhörerinnen und Hörer, bei die jetzt gerade Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermuda-Funk zuhören, den kann ich sagen, diese Sendung wurde aufgezeichnet am Montag und zwar direkt nach der Gegendemonstration gegen Kögida, ja. Ja, und die Demonstration wurde erfolgreich unterbunden von der von diesen Idioten. Und ja, also und die Kölner haben sie nicht marschieren lassen. Ja, mit der Deckung von uns hier, die wir hier im Funkhaus sitzen und die Leute angefeuert haben, haben wir es hingekriegt, dass diese Spastis halt nicht durch Köln marschieren konnten, sondern in Deutz vorm Bahnhof sind, also geblieben sind. Und für Deutz hatte ja damals, das ist ja auf der anderen Rheinseite, hatten die Nazis ja schon ganz interessante Pläne. Mhm. Also erstmal, wenn das tausendjährige Reich kommt, die wollten da so einen riesen Aufmarschplatz machen und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob das in dem Geiste jetzt war, was ich die Kögida-Leute da gedacht haben, aber auf jeden Fall gute Location gewählt, sag ich mal. Ja. Was ist denn hier los? Wir haben ja noch einen keinen Online-Chat, sondern eine Online-Redaktion, die sich im Hintergrund darum kümmert, dass hier was passiert. Und jetzt hat mich da irgendwo einer eingeladen. Ne? Rüdi, soll mal bitte rankommen. Ja, bla bla bla bla bla, sehr wichtig. Aha. Ja, ohne ist so ein Radio eigentlich nicht zu machen. Was? Bla bla bla. Ja. Ja. Keine Ahnung. Ich gehe wieder zu dem Fußvolk zurück und gehe raus aus diesem Exklusiv-Chat, wo ich eingeladen worden bin. Ah ja, guck mal, von Deutsch aus wurden auch die Juden deportiert. Aha. Und ja, vom ganzen Gegendemonstrieren vergessen alle, das Parlament zu stürmen. Das ist ein guter Punkt. Ja, gibt es hier ein Parlament in Köln? Ich glaube nicht, oder? Ja, doch, ein Elferrat. Ja. Jo, okay. Übrigens, das war gerade eben die Schmutzstaffel. Eine Band, ich glaube, die sind aus Hannover. Du hast behauptet, ja, Hannover. Ja, ich habe mir das irgendwann mal irgendwie so, meinen grauen Zellen hat sich das so eingestampft. Ne? Und was schreibt da einer? Ja, egal, ich lese da jetzt nicht mehr mit. Ich rede jetzt einfach weiter. Mach das. Weil die Zuhörerinnen und Hörer können jetzt auch nicht mitlesen. Also die haben jetzt, es ist immer blöd, wenn ich da Pause mache. Du liest mit. Ich rede einfach so, wie mir der Mund gewachsen ist. Okay. Ja, das war gerade eben Schmutzstaffel mit dem Lied Bikini Kill statt Eisenpimmel. Ich weiß jetzt nicht, was die gegen Eisenpimmel haben. Aber Bikini Kill, kennst du die noch? Vom Hören. Ja, war da irgend so eine amerikanische Punkband, ne? Ich kann mich noch so an so einen Titel, also an so ein Cover erinnern mit so einem riesengroßen Schneehaufen irgendwie, wo sie da irgendwie Schnee schippt haben oder so. Ich habe nicht die geringste Ahnung, ehrlich gesagt. Ja. Ja, okay, das war Schmutzstaffel. Wir machen jetzt auch gleich musikalisch weiter mit einer Band aus Tübingen. Die haben den kreativen Namen Hai. Wie der Fisch, oder? Nee, nicht wie der Fisch, sondern wie der, wenn man hoch sagt auf Englisch. Ach so. Ja. Und die kommen aus Tübingen und das Lied heißt I Say No. Eine Band aus Tübingen, die auch zur Schwabinisierung der Hardcore-Bewegung ihren Teil beiträgt. Ja, tut sie das? Ja. Ist Tübingen in Schwaben? Ja. Ja, okay. Ja, eigentlich schon so ziemlich, ja, im Herzen. Alles jenseits von Mainz, ne? Ja, alles da, wo die Schwäbische Eisenbahn entlang fährt. Ach so. Ja, und da fährt es ja, glaube ich, auch bei Tübingen vorbei. Ah, mit den vielen Haltstationen. Genau. Ja. Du erinnerst dich. Ja, ja, ich kann es nur nicht singen. Oder zumindest möchte keiner, dass ich das singe, sagen wir es so. Ja, ich glaube, das ist das einzige berühmte Lied eigentlich, das hervorgebracht worden ist jemals. Aus Schwaben? Ja. Boah, ich weiß es nicht. Nee. Ich komme nicht aus der Gegend, du bist daher. Ja. Also aus Köln haben wir ganz viele tolle Lieder. Ja, aber die dritte Strophe haben sie ja dann irgendwann mal verboten. Ne? Ja. Nee, also das ist... Ja. Ach hier, guck mal, der Hoshi, ne? Der eigentlich früher hieß er ja noch AK, also Hoshi AK Dings, Pogobodo. Pogobodo, ja. Ein sehr wertvolles Mitglied eigentlich hier in dieser Online-Redaktion, weil er immer sehr inhaltsvolle Einträge schreibt. Er hat zum Beispiel jetzt auch erklärt, Bikini Kill war eine US-amerikanische Punkband, die die Riot-Girl-Bewegung der 90er Jahre stark prägte. Sie wurde im Oktober 1990 in Olympia, in Klammer Washington, gegründet. Die Band wurde für ihre feministischen Texte und ihre intensiven Live-Auftritte bekannt. Ja, wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Ja, sehr gut hier. Ja. Ja. Also es ist halt eine gesendete Wikipedia, sage ich mal. Oder so wie beim Fernseher gibt es immer diese, wo man es ablesen muss. Diese, ja. Wie heißen sie? Diese Teleprompter. Teleprompter, genau. Ja, das ist genau unser Teleprompter hier. Ja. Ja, zum Chris Scholz, der hier neben mir sitzt. Es gibt wenige Menschen, die ihn nicht kennen. Doch. Er ist eigentlich bekannt geworden durch sein Ach du Scheiße-Fanzine. Und da wird auch gefragt, ob es da irgendwann mal ein Sammelband gibt. Man könnte ja eigentlich das auch mal digital dann irgendwie hochjagen, dann in die ewigen Jagdgründe des Internets. Also mit anderen Worten, du willst die ganzen Hefte, die ich erstmal suchen müsste, weil ich nicht weiß, ob ich sie überhaupt habe. Ich glaube, ich habe alle. Echt? Ja, hier, da, genau die, da. Die erste Nummer hast du bestimmt Folge nicht. Meinem Zeigefinger. Oh Gott. Ja, oh Gott. Ich habe alle. Ja, dann digitalisiere sie und mach damit, was du willst. Druck sie aus und scanne sie dann nochmal ein und dann steck sie ins Internet oder irgendwie sowas. Wo soll ich das mal ausdrucken? Wie soll ich die ausdrucken? Ja, ist cooler. Habe ich einen Drucker oder was? Ja, weiß ich nicht. Nee, ich mache da einfach Fotos von. Ja, mach Fotos von. Oder, von meinem Zeigefinger, der immer drauf zeigt auf die interessanten Stellen. Ja, meine Güte, so viel Zeigefinger gibt es doch gar nicht. Ich habe Photoshop, da kann ich die duplizieren. Gut. Ah ja, das ist gut, das ist gut. Ja. Nee, das ist eigentlich gar nicht so gut, das Heft. So, wenn man im Nachhinein mal drin liest. Wir könnten ja mal einfach blind ins Regal greifen einfach mal eine Kolumne vorlesen vom Ach du Scheiße. Das wollen wir ja nicht. Er ist ja eigentlich dadurch berühmt geworden, weil er Bands verrissen hat. Verrissen, wie sagt man hier in Köln? Verrissen, ne? Also unverrissen. Ja. Also, Ja, und der Chris Scholz ist auch bekannt durch seine Kolumnen im Plastic Bomb Fanzine. Ja. Letzte Ausgabe war nichts dabei, ne? Nee, da war nichts dabei, ist mir nichts eingefallen. Ja, Winterpause. Winterpause. Ja. Aber es kommt in den nächsten Ausgabe, hast du das geplant? Geplant ist immer. Also geplant. Wie sieht es überhaupt? Fanzines sind ja eigentlich so ein Relikt aus den 90ern. Ne? Also gibt es überhaupt noch eine Perspektive in der Richtung, irgendwie, dass da was geht? Ich meine. Weiß ich nicht. Das ist ja egal. Also es geht ja. Die Leute fahren alle mit dem Bus, mit dem Fernbus und nicht mehr mit dem Zug. Also die Bahnhofsbuchhandlungen, die sind auch bald ausgestorben. Ja gut, ist mir egal. Ich liefere denen eine Kolumne ab und die schicken mir ein Gratisexemplar. Und wenn ich keine Kolumne abliefere, dann schicken sie mir auch ein Gratisexemplar. Also insofern stellt sich mir die Frage. Also nicht, du versuchst immer warm zu halten. Ja, und ob es jemand liest, ist mir ja ehrlich gesagt auch egal. Also ich habe in 10 Jahren, glaube ich, 5 E-Mails oder so zu dem Quatsch bekommen. Ja? Ja, klar. Also mehr nicht. Obwohl ja immer deine Adresse unten drunter steht, ne? Ja. Ich at Realitäts... Nee, Chris at unbestimmtheitsrelation.de. Du weißt nicht, was die Unbestimmtheitsrelation ist? Nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin ja bei der Martin-Schittler-Sendung bin ich aufgeklärt worden, dass es ein Vortäuschungskompetenz gibt. Das hieß noch ein bisschen anders, oder? Kompetenz? Es gibt eine Kompetenz, Vortäuschungskompetenz. Und jetzt hat mir der Martin da erzählt und da habe ich gedacht, ey, der Typ ist ja kreativ, was er sich gerade so aus den Fingern leiert. Und danach habe ich dann erklärt bekommen, das gibt's wirklich. Ja, aber das hieß doch nicht Vortäuschung, so? Doch. Kompetenz, Vortäuschungskompetenz. Das ist sehr interessant. Ja. Also das ist auch gar nicht so leicht. Mhm. Mich halten ja auch alle für so schrecklich klug, hoffe ich mal. Und ohne Brille, trotzdem klug? Ja, dafür dick. Und außerdem habe ich eine Kontaktlinse, das ist eigentlich noch cooler. Achso, da hast du eine Kontaktlinse? Ich habe eine Kontaktlinse. Das ist so das Monokel. Sozusagen. Ja. Ich bin auf dem linken Auge sozusagen blind. Aha. Ja. Da kannst du mit mit den Brillengläsern echt nicht gegen anstinken. Nee. Also so 3D-Filme sind für dich jetzt nicht so der Renner, oder? Doch, mit der Kontaktlinse ist alles wunderbar. Also ich wurde ja ausgemustert damals, als man noch zur Bundeswehr musste, weil ich nicht schießen konnte, weil ich kein dreidimensionales Sehen hatte. Obwohl man ja mal ein Auge zuhält beim Schießen, ne? Ich habe es auch nicht verstanden, ich fand es aber gut, dass ich ausgemustert war. Man hat ja nicht alle beide Augen offen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich war ja nicht beim Bund. Welches Auge war denn das Schießauge oder das andere Auge? Also das Zielauge oder das... Ich weiß nicht. Welches Auge ist es jetzt? Also das linke ist kaputt. Und du bist Rechtshänder? Ich bin Rechtshänder, ja. Ja, dann wäre es ja eigentlich gegangen, ne? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also erzähl denen das nicht, dass die mich im Nachhinein noch einziehen. Nee, machen die nicht. Keine Ahnung. Ich will es hoffen. Also, nee. Ich weiß nicht, wie es beim Bund zugeht. Und die suchen ja händeringend Leute. Also falls jemand irgendwie einen vernünftigen Job braucht, also beim Bund suchen sie. Ehrlich? Ja, klar. Die suchen doch dauernd irgendwelche Leute, die nach Afghanistan, da ziehen sie jetzt ab, aber... Aber du brauchst doch eigentlich auch einen vernünftigen Job. Ja, deswegen gehe ich ja auch zur Bundeswehr. Also wollte ich eigentlich, aber die haben mich ja nicht genommen. Ja, nee, aber du arbeitest ja im Moment gerade in einer Kantine von einem Krankenhaus, ne? Ja, ich mache da sauber. Ich würde auch niemandem raten, hier in Köln und Umgebung krank zu werden momentan. Also ich spucke dann auch immer in jeden fünften Topf hinein und also sobald es dann in der Presse ist, wissen auch alle, welche Krankheiten ich sage. Du bist sozusagen der Seuchenbeauftragte. Ja, der Krankenhauserreger. Sozusagen, genau. Ja, das ist, irgendjemand muss es ja machen. Ja, genau. Ja. Wir spielen jetzt Musik. Okay. Wir machen jetzt ein schönes Lied von der Band The Sevens, auch eine Band aus Tübingen. Schon wieder. Ich treibe jetzt hier gerade die Schwabisierung voran. Schwabinisierung oder Schwabisinierung? Schwabadern. Schwabadern. Nennt man das, glaube ich. Genau. Sind alle umgepolt. Ja, ich weiß. Morgen essen sie alle nur noch Linse mit Spätzle. Ja, das ist nicht das Falscheste, ne? Ja. Ist sogar vegan, wenn man die Linsen ohne Ei macht. Die Spätzle ohne Ei macht. Geht das? Ja. Ja? Ja, ja. Es gibt, irgendwo habe ich das mal gesehen, da gab es Spätzle, also so die Trockennudeln. Wenn natürlich irgendwie immer mit 1000 Eiern irgendwie, aber man kann es auch ohne Eier machen, dann sind sie halt wie Spaghetti, bloß eine andere Form. ja. Und also so italienische Spätzle sozusagen. Nee, dann. So ungefähr, ja. Aha. Und Linsen, ganz einfach, man kauft sich diese Trockenlinsen, so eine Tüte voll, setzt mal mit dreimal so viel Wasser, ohne Salz, setzt man so 20 Minuten, macht man da halt Deckel drauf, am besten Dampfdrucktopf, braucht man bloß einmal die Hitze aufmachen und dann lässt man das mal so eine Weile ziehen, so ein paar Stunden, einfach mal, also macht man es von der Herdplatte runter und dann quält es dann so vor sich hin. Dann macht man noch ein bisschen Kümmel rein, weil es ist gut für den Magen, damit man nicht so blähen muss. Ah, okay. Ja, und wenn das Ganze dann so richtig eine fette Matsche ist, dann kann man dann Zwiebeln reinmachen, Möhren reinmachen und Lorbeerblatt. Das kann man aber auch schon vorher machen. Lorbeerblatt kann man auch schon vorher reinmachen, fällt mir gerade ein. Ja, und dann nachwürzen mit Maggi. Ganz wichtig. Ja. Maggi und ein Schuss Essig. Aha. Ja. Was und für Essig? Einfach scheiß Essig halt, ne? Ah, scheiß Essig. Also irgendein Essig, also nichts Besonderes, nichts so Balsamico oder wie das Zeug heißt, sondern einfach nur ein Essig halt, ne? Okay. Muss halt ein bisschen säuerlich sein. Ja, und dann holt man sich halt noch diese Spätzle und bereitet die halt zu, wie es auf der Packung steht und dann hat man ein sehr leckeres Gericht. Aha. Ja. Wieder was gelernt hier. Ja. Und für die Gourmets unter euch, es gibt ja auch diese vegane Wienerle, die kann man schön dazu reinschnibbeln, dann schmeckt es nämlich so wie damals 1900 noch was. Aha. Ja. Also vor 15 Jahren. Genau. Ja. Ja, das kann ich nur empfehlen. Ist ein sehr leckeres Gericht. Ja, The Sevens, auch eine sehr gute Band aus Tübingen mit ihrem Lied Babylon Burns. Von ihrer neuen Platte 1 Million Suns. Los geht's. Ja, also. This is it, said the man on the news with a tear in his eyes. He bid us goodnight. Holding hands with a lottery card. He said, God bless us out on the streets of black. Our wind comes a blowing. That we'll have our cities and lands. The skies are a blowing. With the heat of a million suns. While I lie in my bed, I find there's a couple of things that I'd like to sort out. And I bury my head in the sheets in a couple of hours that will all be dissolved. Our wind comes a blowing, that will have all the cities and lands. The skies are a glowing with the heat of a million suns. Well, Ja, nochmal zu unserer Online-Redaktion. Da ging das Thema Spezia jetzt irgendwie, hat ja hohe Wogen und Wellen geschlagen. Das ging durch die Decke, ja. Ging durch die Decke, ja. Also es gibt ja eine Spezlspresse, habe ich auch mal besessen. Habe ich dann aber irgendwie wieder abgegeben. Ja, es ist praktisch sowas. Ja, aber eine Spezlspresse ist eigentlich so. Ich habe jetzt bin jetzt umgestiegen, das ist so eine Plastikflasche mit einer Stahlkugel drin, Edelstahlkugel. Mhm. Hat oben große Löcher, mehrere Löcher. Und da macht man dann halt den Spätzlesteig, also Mehl rein, Wasser rein, Salz rein und dann, also eine Prise Salz. Und dann halt für die Vegetarier dann Eier, für die Veganer keine Eier, sondern vielleicht irgendwie Agar-Agar oder sowas, damit halt eine gewisse Bindung entsteht. Und dann geht man an den kochenden Topf und drückt dann diese Plastikflasche aus. Also erstmal schüttelt man das Ganze dann durch diese Stahlkugel wird es dann zu einem geschmeidigen Teig. Ne? Mhm. Und auf dieser Plastikflasche steht dann auch drauf, so viel Wasser, so viel Sand. egal. Ja. Auf jeden Fall, zwei Drittel Heizöl, ein Drittel Benzin. Nee, anders. Auf jeden Fall machen wir das dann halt über einen kochenden Wassertopf. Und dann drückt man das dann so raus. Aha. Und dann ist es dann so wie geschabte Spätzle, bloß halt in modern. Ja, ich kenne immer nur Kässpätzle. Ja, Kässpätzle ist was anderes. Ist auch nicht vegan. Nee, es ist nicht vegan, ne? Wie ein Bekannter macht die immer. Ja. Überbacken. Also er macht Kässpätzle, die er dann nochmal überbackt. Das ist sehr lecker. Ja. Ja, was wollte ich noch erzählen? Ich habe jetzt irgendwie... Ja. Die hängen sich jetzt am Vegan auf. Ja, ich wollte irgendwann noch was anderes erzählen. Jetzt habe ich es vergessen. Ah ja, genau, wegen dem Lied Babylon Burns. Ne? Babylon liegt ja eigentlich im heutigen Irak. Ja. Und singen die da, also die The Servants, Babylon soll brennen. Wie ist denn das jetzt politisch gemeint? Ja, die Frage ist ja, ob sie ein historisches Thema aufgreifen oder ob sie halt einen aktuellen Bezug herstellen. Man weiß es nicht. Das ist ja Englisch, ne? Ja. Und ich habe nicht zugehört. Ja. Aber wo liegt jetzt eigentlich Babylon heute? Wie heißt die Stadt heute? Da müssen wir jetzt auch unsere Online-Redaktion fragen. Die kennt sich bestimmt gut aus. Also je nachdem, wo im Irak es ist, bombardiert man ja auch ganz unterschiedliche Leute, wenn man es brennen lässt, also per Streubomben. Ja. Also ich weiß es auch nicht so genau. Die haben ja Drohnen. Da passiert ja nichts, wenn ihr nur die... Ach so. Ja, ja. Ach, nur mit Drohnen. Und ja, dann brennt es doch nicht. Nee. Nee, das ist dann noch blöd. Aber da gab es doch schon mal irgendwie Babylon's Burning irgendwie von irgendeiner... So stimmt, da war doch was. Wie hieß die Band? Ja, ja. Das waren irgendwie so ach, uralte sind Säcke. Sind nicht irgendwie noch so Rastafaris, die irgendwie auch noch auf Babylon schwören? Weiß ich nicht. Ja. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Sind doch alle Idioten. Nee, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Aber weißt du, wo bald meine Reise hingeht? Also im Februar nach Äthiopien. Was machst du denn da? Da fahre ich hin, bin eingeladen worden. Von einem Punker, der Radio so gut findet. Ja, so ungefähr, ja. Ja, das Geheimnis werde ich dann lüften, wenn ich wieder hier bin. Weil ich bin nur noch gar nicht hier, ich will noch keine ungelegten Eier hier, ne? Ja, ja. Ausbreiten. Ich will das dann erst, wenn, mache ich dann schöne Fotos und so, ne? Und werde dann hier schön berichten. Aus einem der ärmsten Länder der Welt. Ich dachte, denen geht es doch mittlerweile halbwegs gut. Ja, die sind auf dem aufsteigenden Ast, ja. Ja, ja, gut, okay. Ja. Gut, ist die Frage, woher man kommt. Ne? Nur da haben sie halt wenig Bäume, ne? Ja. Und das Schöne ist ja, ich fahre ja nicht nach Äthiopien, ich habe mal so im Internet geguckt, wie es da aussieht, ne? Weil da immer so, die haben da voll die Naturwunder und alles, ne? So komische Hügel auch, ne? Ja, und so Kirchen, die irgendwie so in Tuffstein irgendwie so reingebaut sind irgendwie oder so rausgehämmert worden sind. Nee, ich war eigentlich so an die somalische Grenze, mitten in die Wüste. Das ist ungefähr so, wie du nach Deutschland als Ausländer nach Deutschland kommst irgendwie und fährst nach Nordhessen. Ja, Moment. Also Nordhessen, das ist also, ja eigentlich das Herz. Also du siehst kein Schloss Neuschwanstein, du siehst kein Heidelberg, du siehst kein Berliner Brandenburger Tor oder sowas, du siehst einfach nur Nordhessen, so ungefähr ist es. Ja, aber Somalia, ich meine, wird das nicht gefährlich? Nee, das ist ja eine Grenze. Ja, das ist eine Grenze. Ja, die ist gerade mit dem Lineal gezogen. Also da passiert nichts. Ja, aber ich da weiß passiert nicht. Gar nie was. Nee, aber wo unsere Bundeswehrrecken, wo wir die schon hatten, die verteidigen doch auch unsere Freiheit da irgendwie, Somalia, Wasserstraße. Ja, und so, ne? Ja, das ist aber ein anderes Land. Das ist ja ungefähr so, wie wenn jetzt Ukraine und und Russland, ja. Ja. Oh, sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Ja. Ist doch alles dasselbe. Ja. Wir haben ja ein straffes Programm. Ja. Musikalisch würde ich jetzt sagen, wir spielen ein Lied von Gamma Blitz Boys, eine Band aus der Pfalz. Ja, so schwäbisch wie das hier ist, ist ein bisschen Pfalz zwischendurch vielleicht mal genau. Ganz gut. Genau. Sind nicht alle süddeutschen Schwaben, sondern es gibt auch Pfälzer. Ja, aber eigentlich sind das alles Bayern. Nee, Bayern ist ja wieder ein eigenes Land. Ach, ist ein Freistaat. Südlich von Bonn ist alles Bayern. Ja, okay. Gamma Blitz Boys mit dem Lied Testversion. Da wird gerade hier wieder irgendwie so frohes neues Jahr und sowas gewünscht. Das gibt es hier nicht bei Pogo Radio. Nee. Ist doch eh immer dasselbe. Du hast bei Silvester auch gearbeitet? Nee, nicht Silvester. Doch, Silvester habe ich auch gearbeitet. Ich habe Silvester gearbeitet und na, am 1. Januar. Ja, ich auch. Ja, wie sich das gehört. Ja. Ja, genau. Sollen die anderen noch feiern gehen? Ja, ich war zwischendurch auch kurz im Sonic Ballroom, muss ich dazu sagen. Ja? Ja, ja. So eine halbe Stunde. Da bin ich nach Hause gefahren und habe mich dann um 12 Uhr tierisch aufgeregt, dass die Leute so viel Krach machten, als ich schlafen wollte. Nee, ich musste so verdammt früh aufstehen, dass ich irgendwie gedacht habe, ich lasse den ganzen Scheiß. Weil ich meine, also ich saufe ja sowieso immer so viel, wie reingeht. Ne? Da brauche ich kein Silvester für. Ja, das stimmt. Ja, also ich meine, den Spaß habe ich immer, ne? Wie schon Harald Jun gesagt, ne, am Silvester, da saufen die Amateure. Ja. Wer einen Anlass braucht, der nimmt es gar nicht ernst. Ach so, ja. Genau. Ja. Nee, das ist arm. Ja. Nee, ich musste. Ja, also, ich finde es auch immer so also interessant, wenn sie dann, wenn ich dann so Zeitungen, also Online-Zeitungen also sehe, ne, da kommen dann immer so die besten Tipps gegen Kater, ne? Denke ich mir, warum kommen die gerade im Silvester, ne? Ich meine, könnte ich eigentlich immer brauchen, ne? Ja, das ist auch Quatsch. Also es tut mir leid, wenn schon saufen, dann nichts gegen Kater unternehmen. Da muss man durch. Ich habe eigentlich auch nie Kater. Das ist ein ernstes Anzeichen. Ehrlich? Ja. Ja. Ah, okay. Ich bin eigentlich mehr so dann übermüdet halt, ne? Aber jo. Kater, so in dem Sinne, habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Also zur Leistungssteigerung säuft man ja eigentlich nicht. Ja. Na gut, trauriges Thema, also für mich jetzt. Alkoholkonsum sollte man nicht, was ist hier? Ach, Verweigerungshaltung. Dieser Rüdi, ja, Verweigerungshaltung. Ja, ich bin halt voll der Anti-Typ, ne? Ja. Volle Kanne Anti, alles, scheiße. Sogar gegen Kögida war der. Ja. Hat er sich abfällig drüber geäußert? Nee, ich hab, eigentlich, was ist der Wölki, ne? Wie heißt, ist jetzt Bischof oder was? Ja, irgendwie ja. Hat sich gegen Kögida ausgesprochen, oder gegen Pegida und die Merkel hat sich dagegen ausgesprochen, ja. Ne? Wie oft bin ich schon auf gegen Nazis auf Antidemo, also auf Gegendemos gegangen, ne? Und ich stand da mit lauter verrückten, dreadloggigen linken Zecken rum, ne? Und da waren sie nicht da, ne? Und jetzt plötzlich schreien sie, ne? Ist ja. Eigentlich gut. Ja, wobei. Aber jetzt gehe ich halt dann auf eine. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, vor allem, ja. Wo der Unterschied zwischen Pegida und der CSU ist, der würde mich zum Beispiel auch mal interessieren. Also so. Oder CDU. Ja, die CDU, die ist doch jetzt total verweichlicht mit der Merkel. Ja, was ich gehört habe, dass die Merkel ja eigentlich, die macht es ja ganz clever, oder was ist clever, die geht halt hin. Und ihre Meinung ist immer das, was bei irgendwelchen Meinungsumfragen, die hat irgendwelche Meinungsumfragen irgendwie und alles, was die dann sagen, was gut ist, das findet sie auch gut, fertig aus. Ja, das war hervorragend. Das war bei so einem Thema irgendwie, ging es halt irgendwie, was hält die Merkel von Schwulen oder was hat sie irgendwie gegen Schwulenhochzeit, ne? Hm. Und dann hat sie halt mal kurz da irgendwie auf ihr Handy geguckt, dann hat man geguckt, wie die Umfragen sind, ne? Und dann hat sie halt gesehen, so und so viele Deutsche haben da ein komisches Gefühl dabei, ne? Und hat gesagt, habe ich ein komisches Gefühl dabei. Ja, das ist Demokratie. Ja. Halt immer der Mehrheitsmeinung sein. Genau. Also demokratischer geht es eigentlich gar nicht. Weiß ich nicht, ob das immer doch. Ist. Also ich finde das super. Ja? Die Merkel ist sowieso toll. Ja du stehst da auch so. Ja, super. Ja. Eure Kanzlerin. Ich habe sie nicht gewählt und ich war wählen, ne? Ich war und alle, die da draußen irgendwie denken, wählen bringt nichts und so, ne? Also ihr dürft euch gar nicht beschweren, weil ihr wart nicht wählen, ihr Schweine. Ja, allerdings. Ja. Also das muss ich auch immer sagen, wer nicht mal hingeht und sich zu fein ist. Ja. Ja. Und sei es, dass man ungültig wählt. Ja, das bringt doch gar nichts. Das ist egal, aber man war da. Ach so. Man war da. Ja, aber es gibt so viele so Spassemacken, die einfach ungültig wählen, weil sie zu blöd sind, den Zettel richtig auszufüllen. Ja, du wirst lachen, als es hier die Wahlcomputer, in Köln gab es ja lange Wahlcomputer. Und da gab es auch eine Ungültig-Taste extra. Nee, extra, ja? Ja, extra eine Taste für ungültig, halt, dass du die Option hast. Aha. Ach so. Ja. Was man nicht alles erfährt hier in der Sendung. Ja, hier in Köln, da. Ja, Pogo Radio im Bermuda-Funk ist wieder bestens informiert. Mhm. Und ich würde mal sagen, wir machen musikalisch weiter. Das ist immer gut. Mit einer Band aus Kanada. Oh Gott. Die Band heißt Pentechrist. Never Love Anything heißt das Lied von ihrer Platte Break It Down. We'll be right back. Ja, seit einem Jahr warst du nicht mehr in der Sendung, aber du hast mir erzählt, du hättest jede Sendung gehört. Einige in letzter Zeit. Also immer, wenn ich zu Fuß gehe und ich gehe ja viel zu Fuß, also ich mache ja das meiste zu Fuß und dann brauche ich immer was Langes, um es zu hören. Halt. Ja, du bist zum Beispiel auch hier 40 Minuten hergelaufen zu mir, ne? Ja, genau. Also ich dachte eigentlich länger, deswegen habe ich jetzt die letzte Sendung halt noch nicht komplett gehört. Fehlen dir noch 20 Minuten? Ja, ungefähr. Ja. So Pi mal Daumen. Ich habe die letzte Sendung überhaupt nicht gehört. Nee, du warst aber dabei. Ja, ich war dabei. Ich kann mich aber nicht mehr richtig dran erinnern, was wir da alles irgendwie dumm gebabbelt haben. Oh, eine ganze Menge. Kann ich nicht mehr vorstellen. Ja, also es ging, glaube ich, um Pegida und so. Wahrscheinlich, Scheiß. Ja. Oh je. Ja. Und das, irgendwie so ein Rückblick aufs Jahr oder so. Das sowas. Ist das immer, wenn man irgendwie nur so ein angelesenes Wissen hat und dann irgendwie sich zu irgendwas äußert. Ne? Der Schuss geht eigentlich immer nach hinten los. Ja, du musst es machen wie ein Politiker. Halt eine Äußerung, wo du halt so viel Rückzugsmöglichkeiten hast, dass du immer noch sagen kannst, du wurdest ganz falsch interpretiert oder so. Ja, das werde ich ja sowieso falsch interpretiert. Ja, okay, aber da auch noch Nutzen rausziehen. Ach so, ja. Oder halt immer von irgendeinem Thema auf halt ein anderes Thema kommen, worüber du gerade reden willst. Ja. Ja, welche Sendung fandest du eigentlich letztes Jahr am besten? Boah, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr, ne? Nee, weiß ich auch nicht mehr. Keine Ahnung. Vielleicht deine Geburtstagssendung, da war ich nämlich auch. Ja, da warst du auch, aber die war total schlimm, weil da waren so viele Leute und die wenigsten haben dann irgendwann mal gerafft, dass wir gerade Sendung haben. Ja, das und da war dann irgendwie überall waren irgendwelche Krüppchen, die sich miteinander unterhalten haben und da habe ich immer wieder schreien müssen, hey, wir machen gerade Sendung. Was ist los? Das war ein wenig überladen hier. Ja. Also ich meine, so groß sind die heiligen Hallen dann ja auch nicht. Nee, aber es war halt wirklich so irgendwie, ich kam mir vor wie so ein armer, einsamer Mensch, der dann irgendwie ins Mikro babbelt und einen Kopfhörer auf hat und hinten dran geht die Party, ne? Also eigentlich haben mich die Leute eher gestört. Ja, das dafür lädt man sie doch ein. Also dafür hat man doch Gäste in der Sendung eigentlich. Damit du da nicht konzentriert irgendwie was Gehaltvolles machen musst oder so, sondern dich hinterher immer rausreden kannst. Ja, jeder, der mal irgendwie aufs Klo wollte, der ist dann am Mikro vorbei und hat irgendwie Ficken Eu reingeschrien oder so. Ja gut, aber wie willst du auch zum Klo gehen, hier ohne am Mikro vorbei zu müssen? Und wenn da ein Mikro ist, muss man auch Ficken Eu oder sowas reinschreien. Auf jeden Fall. Habe ich jetzt noch gar nicht gemacht, ne? Nee. Ach nee, habe ich auch keine Lust. Das ist ein bisschen ungepflegt, sag ich mal, also so vom Umgang her. Hier, der Punker Daniel schreibt gerade alles, wo der Martin Seliger dabei war. Der ist natürlich... gewöhnungsbedürftig. Nee, ich fand es eine gute Sendung. Ich mag den auch. Ja. Aber es ist halt der Mensch ist sehr busy, also er ist ständig unterwegs, aufgrund seiner Tätigkeit als Akademiker. Und, das ist eine Tätigkeit. Ja. Der ist ja, der liest ja immer irgendwie, da ist er wieder in New York, sucht er sich irgendwie was und dann da und hier, ne, überall ist er da irgendwie unterwegs. Auch der Punker Daniel ist immer ständig unterwegs, schickt immer irgendwelche Urlaubsfotos. Ja, Postkarten. Also, nee, so, du bist ja nicht bei Facebook wirklich. Ja. Obwohl es einen Chris Scholz-Account gibt. Uiuiui. Ja. Meine Güte. Den habe ich ihm anlegen müssen. Ja. Weil er sich so geweigert hat, bei Facebook mitzumachen, habe ich gesagt, okay, mache ich das für dich. Ja, es funktioniert gut. Hat ja innerhalb von einem Tag irgendwie hast du 50 Freunde gehabt. Ja, großartig, habe ich auch mal Freunde, ist doch super. Ja. Wird man nicht nur gehasst, sondern auch mal geliebt. Ich finde das eigentlich gut. Irgendwann gebe ich dir mal das Passwort und dann kannst du dich selber einloggen. Das hast du mir irgendwann mal gegeben. Stimmt, ja. Ich habe mich geweigert, mich da einzuloggen. Ja. Warum eigentlich? Warum sollte ich? Also, weil das so böse ist. Man sollte gar nicht erst damit anfangen. Ja. Ich habe ja so eine Angst und so eine, also das ist total bescheuert eigentlich, ne? Ich will mir ja kein Smartphone zulegen. Warum? Weil ich irgendwie, das ist mir dann unheimlich, das ist dann irgendwie so eine Überwachungskamera oder so ein Überwachungsgerät in meiner Tasche. Also, weil das. Also, du hast doch jetzt schon einen GPS-Sender in deiner Tasche. Mit was? Nein, das erstmal also ist da kein. Die Funkzelle wissen sie immer. Ja, aber das ist ja mein Handy, ist ja sowas wie ein Festnetztelefon, weil ich es immer zu Hause liegen lasse. Ach so. Ich nehme das ja nie mit. Du nimmst das nie mit? Nee, ich habe ja kein Festnetztelefon und dann habe ich halt so einen alten Knochen rumliegen und der liegt dann halt einfach nur da. Wenn du nicht unterwegs mit hast, dann wissen die Leute nur, wo du wohnst. Ja, das wissen sie eh. Ja, okay. Das ist ja jetzt kein Geheimnis. Nee, dann bloß kein Smartphone. Ja, nee, also weil. Nee. Außerdem bin ich sowieso, wenn ich zu Hause bin, dann bin ich eh immer Internet, immer online. Ständig. Ja. Immer. Immer. Immer. Standleitung. Muss ja immer irgendwo Like drücken. Ja, genau. Stimmt, nee, Facebook habe ich bei mir im Browser auch komplett geblockt. Also sämtliche Inhalte, die irgendwie von Facebook in irgendwelchen Seiten gesourced werden oder so, die erscheinen bei mir gar nicht. Ja, der Pooh meint jetzt gerade hier aus der Online-Redaktion, Rüdi hat Angst, dass der Telefon schlauer ist als er. Ja, warum sollte er davor Angst haben? Ist doch logisch, dass das schlauer ist. Ich habe keine Angst vor schlauen Leuten. Ich umgebe mich ja nur von schlauen. Also Knochen zeigen. Soll ich dem jetzt den Kopf einschlagen oder was? Alle Menschen sind schlauer um mich herum. Ich will gar keine dümmeren Menschen um mich herum haben. Ja, und dann auch noch die Handys. Ja. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt musikalisch weiter. Ne? Wir machen einfach eine Band aus Südamerika. Die waren jetzt auch auf Tour gewesen mit Bambix. Die heißen Statues of On Fire. Aha. Oder wie spricht man das aus? Wie Statuen halt, ne? Wahrscheinlich. Statuen oder Statues? Statuen auf einer Feier. Ja, genau. Mit Rules on Demand von ihrer nagelneuen Platte Phoenix. Dangerous on Fire. Sind wir wieder da? Ja, eine Band aus Südamerika. Ich schätze mal, ich sage jetzt aus Südamerika, weil ich nicht genau weiß, ob das jetzt Brasilien ist, weil da waren nämlich Bambix dieses Jahr auf Tour gewesen und die von dieser Band eingeladen worden. Und dann ist die Band mit denen dann wiederum in Deutschland und Europa auf Tour gewesen. In das Scheißwetter. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ja, also Hauptsache Südamerika. Ja, Brasilien. Ja, Brasilien. 40 Mal. Was anderes haben die da ja kaum. Doch, die haben da andere Städte. Ach, Quatsch. Ja, und Länder. Ach, Blödsinn. Ja, ich habe gerade eben, weil wir es um Smartphones hatten, gerade eben hat mir Chris gesagt, hat mir gebeichtet, dass er auch ein Mobiltelefon dabei hat. Ja. Was mich sehr erschrocken hat, weil ich seine Nummer ja gar nicht habe. Ja, das siehst du. Ja. Die hat nicht jeder. Ja, bei mir ist das so, ne? Also mich rufen eigentlich auch nur Arbeitgeber, Vermieter, Und meine Mutter ruft mich auf dem Ding an. Also, sonst ruft mich eigentlich niemand an auf meinem Handy. Also niemand. Letztendlich wie ein Briefkasten. Da kommen auch nur unangenehme Sachen. Ja, genau. Ja. Obwohl, nee, da gibt es nicht nur unangenehme Sachen. Da kam zum Beispiel mein letzter Griff in den Briefkasten hat nämlich von Geldetnell, die auch immer diesen Jingle machen am Anfang, die haben eine neue Platte draußen. Also es ist eigentlich keine neue Platte, sondern ein neues Magazin. Und dieses Magazin beinhaltete eine CD und in diesem Magazin sind ein haufenweise Interviews mit ungelogen 22 Bands, die Lieder von Geldetnell covern und die auf der CD auch drauf sind. Der Gag an der Sache ist, das verrate ich jetzt einfach mal so, dass diese 22 Bands eigentlich niemand anders sich dahinter verbirgt als Geld enthält selber. Und die Lieder, die die Bands dann covern, sind nagelneue Geld enthält Lieder. Ja, da sind einige Metaebenen drin, ganz hervorragend. Ja, also wenn ihr es nicht kapiert habt, hört euch einfach, wenn ihr es jetzt als Podcast hört, hört es euch gerade nochmal an. Vielleicht kapiert das dann beim dritten Mal anhören. Ja. Und dann sind halt die Interviews drin und es ist wirklich herzallerliebst. Ja, und alles in und Farbe. Ich und bin auch gegrüßt, ne? Ja, ja, ja. Aber als Rüdi, in Klammer, die Hüfte, Himmelberger. Ja. Die Hüfte, warum die Hüfte? So nennen wir dich alle hinter deinem Rücken. Warum die Hüfte? Was habe ich an der Hüfte? Ich habe wirklich ein bisschen so Minderwertigkeitskomplex und überlege mir, was ist in meiner Hüfte los? Dass man sich hinter meinem Rücken über meine Hüfte lustig macht. Ja, machen wir halt. Also das ist Standard. Also es tut mir leid, dass das jetzt auch rauskommt, aber... Die Hüfte. Ich hatte noch nie einen Spitznamen. Ich hieß immer Rüdi, aber die Hüfte, also das ist echt, also das hat mich jetzt echt überrascht. Ja. Das hat mich echt überrascht. Ja, jetzt bist du schockiert, ne? Ja. Jetzt brauchen wir einen neuen Spitznamen für dich. Nee, ist ja die Hüfte jetzt anscheinend. Ja, ja, nee, wir brauchen was Neues, was wir hinter deinem Rücken sagen. Ach so. Ja. Ja, jetzt ist es raus. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall, auch aus diesem Grund lohnt sich dieses Magazin. Es kostet 5 Euro inklusive CD. Und es befinden sich halt auf dieser CD die 22 noch nie gehörten genialen Lieder von Gelded Nelt. Das Ganze natürlich vierfarbig und... super aufgemacht und toll und lohnt sich. Ja. Lohnt sich ohne Ende. Ja. Kann man bei der Band wahrscheinlich auf geldetnelt.com käuflich erwerben. Die haben eine Webseite? Die haben natürlich eine Webseite. Hat man das als Band heutzutage überhaupt noch? Man hat natürlich eine Facebook-Seite, eine Webseite, man hat einen Bandcamp-Account, man hat alles. Ja gut, heutzutage. Also ich kenne das nur von Supernichts. Die haben eine Webseite, die zuletzt, ich glaube vor 10 Jahren gemacht wurde. Der Punker Daniel hat es gelüftet, das Geheimnis. Vielleicht wegen deiner Tanzkunst. Ich war ja, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht 2 Wochen, war ich auf einer südamerikanischen Party eingeladen. Oh Gott. Also sag mal so, ich war nicht eingeladen, ich war halt plötzlich dort. Mhm. Da musste man halt tanzen, um nicht aufzufallen. Oh Gott. Auf südamerikanische Musik. So Salsa und so. Ich weiß es, was es war, auf jeden Fall. Salzig war es nicht, aber es war auf jeden Fall, war es halt Musik. Und um halt nicht da irgendwie komplett aus dem Konzept zu springen, habe ich halt mitgetanzt und waren halt haufenweise Arbeitskollegen halt auch anwesend. Deswegen war ich ja dort. Ah, okay. Und die eine Arbeitskollegin, also Südamerikanerin, die halt mehr oder weniger geguckt hat, dass wir da reinkommen und so, und die hat sich dann kaputt gelacht, wie ich tanze. Und hat gemeint, ich müsste mich ja sowas von schämen. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich gehört, dass ich mich dafür schämen müsste, dass ich, wie ich tanze. Echt? Ist mir noch nie passiert. Eigentlich werde ich immer dafür eigentlich abgöttisch abgefeiert. Ja, im Sonic Ballroom vielleicht, aber... Ja, überall. Überall. Bloß nicht bei den Südamerikanern. Ja, vielleicht sind die einfach was Besseres. Ja, wegen meiner Hüfte wahrscheinlich. Wegen meiner elastischen Hüfte. Ja. Ja, okay. Ey, Ewald, alte Hüfte. Oh. Was ist los? Mundmische, Bedeutung, alte Hüfte. Ah. Andere Bezeichnung für jemanden, den man nicht so ganz leiden kann. Beispiel Erwald, alte Hüfte. Ja, so benutzen die es wahrscheinlich auch. Ja, vielleicht. Jemand, den man nicht so ganz leiden kann. Ja, aber nur so ein bisschen. Ja, aber so ein bisschen ist auch okay. Ja, besser als nichts, ne? Ja, besser als, genau. So ein paar Brosamen, die für dich abfallen. Ja. Ich würde mal sagen, wir machen musikalisch weiter. Was wollen wir hören? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Drittes von oben. Nee, drittes von oben haben wir schon gespielt. Nein, drittes von denen, die noch nicht. Und das hier, Nothing. Was weiß ich, ich habe jetzt Augen zugemacht. Die Band Nothing aus Berlin. Wow. Ah, das ist mir aber zu hauptstädtisch. Das ist doch hauptstädtisch? Ja, das ist mir zu deutsch. Bei Bunschow sind abgenudelt, die will ja keiner mehr hören, weil die sie zu oft gespielt haben. Und, aber ich finde die immer noch gut. Aber naja, ich fand die damals gesehen. Gut. Nee? Nee. Nee, wir muss man eigentlich mal gesehen haben. Aber ja, inzwischen haben sie halt, sind sie halt schon kein Geheimtipp mehr und so. Aber nee. Also das erste Mal, als ich sie gesehen habe, da sind sie, es ist wirklich... Bishu Igit. Ja, das letzte kommt zum Schluss. Das letzte kommt zum Schluss, können wir eigentlich am Schluss spielen. Ja, das ist also ein lustiges Wortspiel. Wir spielen Der Feind vielleicht. Ja, super. Eine Band aus, warte mal, vielleicht habe ich es aufgeschrieben, ich habe es sonst wieder vergessen. Nee, habe ich nicht mehr. Der Feind, ich glaube, die kommen aus Hamburg oder ja, das ist aber Bielefeld oder keine Ahnung woher. Hast du irgendwas aus der Provinz? Ja, Bielefeld ist ja schon ganz gut. Ich weiß es nicht, was er. Oder Grindhouse, die ja auch hier in die Sendung kommen wollen. Ja, dann müssen die auch gespielt werden. Dann müssen die auch gespielt werden. Und dann wird, ne? Die kommen im Februar hier in die Sendung. Dürfen. Kommen aus der Eifel angereist, wahrscheinlich per Automobil. Und kommen dann hier in die Sendung. Blutjunge Burschen. Und, oh Gott, du sabberst ja schon. Ja, ich sabber schon, ne? The End of Euphoria heißt das Lied. Viel Spaß. Das war's schon. Oh, ne? Das war's ja, schon. Ja. Wow. Mal. Jetzt will ich mal gucken. Also, der Feind wird auf jeden Fall noch gespielt hier. Ich muss mal gucken, wo der jetzt herkommt. Ah. Aus Neukölln kommen die. Aus Neukölln, das ist. Ja, das sieht wirklich so aus, so ein bisschen wie ORL für. Arme? Ja, für Nachwuchs halt, ne? Die haben bestimmt auch ein ORL-Poster im Proberaum hängen. Und was machen die so für Musik? Kurze Lieder. Kurze, knackige, schnelle Lieder. Ja, dann. Dann könnten wir es doch echt mal spielen hier. Ja. Wir sind ja open-minded, ne? Ja, total. Ja, ja. Und wir haben ja auch ein erwachsenes Publikum, das sozusagen seine eigene Meinung bilden kann. Ja. Und das Lied heißt Schlachtfeld. Ja, sag ich doch, das war's. Ja, komisch. Da kommt noch. Ach, haben sie noch irgendwie was aus dem Internet gezogen? Ja, wahrscheinlich. Ja, das war der Feind. Ja. Ja. Also und da wird auch noch gefragt hier, ob man ORL überhaupt noch gut finden darf. Aber wann war der Break-Even? Weil man ORL nicht mehr gut finden durfte. Also es war eigentlich schon immer eine Band, die sehr kontrovers war, schon von Anfang an und eigentlich irgendwie schon immer irgendwie die Gemüter erhitzt hat. Ich habe die schon immer ignoriert. Also, ist, glaube ich, nicht meine Musik. Vielleicht liegt es daran. Ich kenne es nur eigentlich so aus alten Fanzines, so, wo halt immer irgendwie gegen den Sänger gehetzt wird, weil er so CDU-nah war oder sowas von seiner mentalen, geistigen Einstellung her. Und dann hatte ich ja dann auch mal eine Sendung, das war eine überragende Sendung, wo wahrscheinlich danach dann ein Haufen Bands dann in ihren Kinderzimmern oder Zuhörerinnen und Hörer in ihren Kinderzimmern dann die ORL-Plakate von der Wand gerissen haben. Weil es so einen Stuss geredet hat. Nein, das war alles. Also das war sachlich fundiert und also ich fand es überzeugend. Ja. Seitdem bin ich auch großer ORL-Fan. Also ich höre eigentlich nichts anderes. Ja, die schreibt gerade Mooskop. Die Band sagt aber von sich, dass sie sich von rechts distanzieren. Ja, die brauchen sich gar nicht von rechts distanzieren, weil die Merkel braucht sich auch nicht von rechts distanzieren. Weil es geht ja nicht um rechts, es geht um CDU. Ja, und die ist ja mittlerweile total nach links gerückt. Ist die links, ja? Ja, total. Sagen deine Freunde von Pegida wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Ja. Also frag mal jemanden bei Pegida oder frag den Herrn Friedrich, der hat doch auch gesagt, dass die Merkel eigentlich schuld ist, dass es Pegida gibt. Früher hätte die CSU halt diese Themen besetzt. Genau, die haben den rechten Rand sozusagen blockiert, für sich eingenommen. Ja, genau. Ja. Und die dürfen jetzt nicht mehr anständig ausländerfeindlich sein und deswegen laufen ihnen die Wähler weg. Und das ist eigentlich auch ziemlich schrecklich für die CSU. Also, da wäre ich auch angepisst, ehrlich gesagt. Ja, das hat der Friedrich gesagt, ne? Das ist eh so eine Kackratze. Der ist also einer der fähigsten Politiker der vergangenen Jahre. Ja. Also war echt schade, dass der irgendwann nicht mehr so richtig mitmachen durfte. Ja, du weißt ja, mit deiner Sarkasmus-Geschichte, ne? Das kapieren eigentlich die wenigsten. Ja, und? Ja, und? Das ist das. Man will das doch nicht verstanden werden. Das war hier übrigens wieder Pogo-Radio beim Mutterfunk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Wenn heute nicht der 7.1. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast war heute hier der fantastische, wahnsinnige, souveräne Chris Scholz. Ich winke mal ins Mikro. Der heute wieder gut rasiert. Ja, geht so. Könnte besser sein. Ja, ja, ja, nee, ja. Wirkt so ein bisschen wild, wenn da noch so ein paar Stoppeln stehen. Ja, ja, ich werde jetzt ja erstmal hier. Wo ich sowieso immer auf so jung geschätzt werde. Ja. Wirst du auch? Ja, ja, ja. Also neulich meinte jemand zu mir, ich sehe aus wie höchstens 30. Ja. Ja, wir machen, wir beenden die Sendung mit Bijou Igitt. Ja. Das letzte kommt zum Schluss. Ich denke mal, das ist ein würdiges Lied, dass diese Sendung hier Passt doch jetzt schon nicht mehr ganz. Doch, passt jetzt noch. Tschüss.